Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Wir haben mit einer Person aus der FAU Dresden geredet und wollten wissen, was es mit der Aktion Bezahlt Wladimir auf sich hat. Ich bin jetzt am Telefon mit dem Sprecher der Freien ArbeiterInnen-Union in Dresden verbunden, die aktuell unter dem Twitter-Hashtag Bezahlt Wladimir in Dresden, aber auch in Berlin einen Arbeitskampf führt. Kannst du zunächst ein paar Worte zu eurer Gewerkschaft sagen? Ja, also die FAU, also die Freie ArbeiterInnen- und Arbeiterunion, ist eine Gewerkschaftsföderation aus über 32 Lokalgewerkschaften in Deutschland. Und wir zeichnen uns eben dadurch aus, dass alle Entscheidungen, zum Beispiel über Arbeitskämpfe, aber auch über die Verwaltung, über Mitgliedsbeiträge und so weiter, bei uns in Basistreffen beschlossen werden. Also das kann sowohl die Betriebsgruppe sein oder Branchensektion oder aber eben die lokale Gesamtversammlung. Genau, und ansonsten, was uns ansonsten noch gegenüber anderen Organisationen auszeichnet in Deutschland, die gewerkschaftlich aktiv sind, ist zum einen, dass wir halt sagen, wir wollen eben nicht nur den Kapitalismus verschlimmbessern oder irgendeinen sozialdemokratischen Kompromiss aushandeln, der so eh nicht mehr machbar ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage, sondern wir wollen eben die Kompetenzen erlangen, irgendwann mal diese Wirtschaftsordnung zu überwinden und eben in eine geldfreie, ausbeutungsfreie, selbstverwaltete Gesellschaft irgendwie zu gelangen. Mit unseren Fähigkeiten als Arbeiterin. Okay, vielen Dank. Bezahlt Wladimir, worum geht es denn genau bei dieser Forderung? Also Wladimir ist ein Kollege von uns, jetzt aktuell 55 Jahre jung, kam aus Bulgarien nach Deutschland, war ihm hier irgendwie ein bezahlter Lehrgang mit anschließendem Jobangebot versprochen wurde von der Firma, kam mit einem Kollegen. Den Lehrgang hat er gemacht, hat weniger Geld bekommen damals als gedacht und dann wurde nichts aus dem Job. Und da lernte er auf weiterer Jobsuche in Deutschland mit seinem Kollegen die City Aktiv GmbH aus Berlin kennen und arbeitete für die mehrere Monate in Dresden an einer großen Baustelle, also mehrere Häuserblocks, die da komplett entkernt wurden, die auch schon ganz paar Jahre leer standen. Und die Arbeitsbedingungen waren eben so, dass sie in einem dieser leerstehenden Häuser untergebracht wurden, also in Räumen, die quasi jahrelang nicht mehr bewohnt waren, wo auch die Leitungen mangelhaft waren, wo es zu wenig Sanitäreinrichtungen gab. Und dort waren mit insgesamt 35 anderen Kollegen aus Griechenland und Bulgarien auf der Baustelle, hatte dort den Job für die City Aktiv GmbH und ihren Chef Jordan Genchev, die Geräte auszuteilen, die Arbeitsabläufe zu koordinieren und geriet da halt auch immer wieder in Stress mit dem Chef der City Aktiv, weil er sich eben darüber beschwerte, dass er auf der Grundlage der Anweisung von der Firma eben den Arbeitsschutz nicht einhalten kann, dass überhaupt nicht genug Arbeitsschutzartikel für alle verfügbar waren, dass die Bauabläufe schräg waren, zum Beispiel Sachen nicht abgesperrt waren, Bauabschnitte. Es eine Reihe von Sanktionen gab, um da wieder Geld aus den ArbeiterInnen rauszuholen. Also zum Beispiel ist ein Kollege laut seiner Aussage vom dritten in den zweiten Stock durch die Decke gebrochen, weil da eine Stelle nicht richtig abgesichert war. Ist im zweiten Stock auf einer Gipskartonplatte gelandet, war selber verletzt. Die Gipskartonplatte war im Arsch und die wurde ihm dann noch mit 80 Euro in Rechnung gestellt. So eine Geschichten und dann fing es halt eben nach so 2-3 Monaten Arbeit auf der Baustelle auch an, dass immer weniger vom Lohn ausgezahlt wurde. Also eigentlich war ein fester Abschlag vereinbart und da wurde immer weniger bezahlt, sodass sich am Ende, also so in der Mitte des Bauablaufs, konnten sich die ArbeiterInnen dort gerade noch das Essen leisten und dann gegen Ende eben nicht mal das. Und der Chef machte so eine Ansage laut den Kollegen wie, geht halt in die Suppenküche essen, geht halt zur Tafel, wenn es euch nicht passt, könnt ihr gehen, es kommen genug hungrige Bulgaren nach. So eine Geschichten. Und die Kolleginnen haben dann sich an die griechische Gemeinde unter anderem gewandt und auch an die IG Bau. Und es gab eine Kundgebung, es gab auch Verhandlungen mit dem Chef. Und da Da sind erstmal alle mit einem ganz guten Gefühl rausgegangen. Ein Kollege hat da halt besonders die Meinung gegeigt, ein griechischer Kollege. Und alle waren da eigentlich erstmal ganz happy und dachten, sie hätten was geschafft. Und am selben Abend, damals im Herbst 2014, kamen dann aber mehrere Schläger und ein Vorarbeiter der Firma City aktiv, laut Aussage der Kollegen aus Berlin, und schlugen eben den Kollegen da auf der Baustelle, der dort vor allem wortführend war und protestiert hat, fürchterlich zusammen. Also der musste mehrere Tage ins Krankenhaus. Die sollten auch weitere Kolleginnen angegriffen werden, die haben die Schläger dann vertrieben aber. Und dann sind die Leute dort in einen wilden Streik getreten. Das war dann auch der Punkt, wo wir auf den Fall aufmerksam geworden sind und als Gewerkschaft zusammen mit AnwohnerInnen, also es gibt ja eine alternative Nachbarschaftsvernetzung, zusammen mit Leuten, von denen sind wir dann auf die Baustelle, haben versucht, dort Hilfe zu organisieren, haben auch nochmal mit dem Herrn Genschel verhandelt, haben da auch erreichen können, dass ein Teil der Löhne gezahlt wurde, also bei den meisten so bis die Hälfte. Wir haben dann versucht, mit den Kollegen eben mehr Widerstand aufzubauen, zu sagen, ey, wir gehen mit euch vor Gericht, ihr kriegt Pennen, ihr kriegt DolmetscherInnen. Das hat tatsächlich aber eben nur Vladimir angenommen, dieses Angebot, weil der Rest entweder zu pleite war und weiter musste, um irgendeine Arbeit zu finden oder sich nichts davon erhoffte. Jetzt sind wir eine ganze Weile gerichtlich gegen die City aktiv vorgegangen, weil die Firma dann auch einfach weg war. Also es gab nur einen Briefkasten in Berlin. Der Chef war untergetaucht und im Zuge dieses gerichtlichen Konflikts sind wir dann aber auch auf eine aktuelle Firmenanschrift gestoßen. Ziemlich skandalös, vom Dresdner Arbeitsgericht wurde unsere Klage abgewiesen. Mit der Begründung, es wäre unzumutbar, die Zeugin aus Bulgarien zu befragen für das Gericht. Und das folgte dann auch sehr willentlich den abstrusen Erklärungen der City Aktiv GmbH. Und das war dann der Punkt, wo wir uns entschlossen haben, jetzt eben nicht auf die Gerichte zu warten, sondern einfach eine außergerichtliche Kampagne zu machen mit Online-Petitionen, mit Kundgebungen, mit Protestanrufen bei der City Aktiv GmbH, Druck zu machen, Öffentlichkeit aufzubauen und sie eben ohne den Umweg über den Staat irgendwie zum Zahlen zu zwingen. Ihr habt ja am vergangenen Wochenende eine Kundgebung in Berlin gemacht, vor der Firmenzentrale, so wie ich das verstanden habe. Kannst du dazu berichten, wie war das? Kamen da Leute? Gab es eine Reaktion? Ja, also genau, für uns war es ganz gut. Wir sind eben mit der FU aus Dritzen mit ganz paar Mitgliedern hingefahren, haben dann vor Ort noch lokale UnterstützerInnen getroffen. Schade war da ein bisschen, dass Mensch mal wieder gemerkt hat, dass wird ja auch immer so ein bisschen gesagt, dass Berliner Mobilisierungspotenzial für Sachen, die nicht autonome Kernthemen sind, immer recht gering ist. Das hat sich da auf jeden Fall gezeigt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es in Grünau war oder dass es Sonntag war, aber auf jeden Fall kam aus Berlin sehr wenig zustande. Also wir waren mehr Leute von außerhalb in dem Moment. Da würde ich hoffen, als sollten wir nochmal die Nötigkeit haben, dort nochmal die City Aktiv GmbH zu besuchen, dass sich das noch ändern kann. Und ansonsten sind wir da durch die Ortschaft gezogen, also durch Bohnsdorf konkret, haben AnwohnerInnen informiert, hatten mehrere Zwischenkundgebungen und haben dann eben recht lange vor den Geschäftsräumen der City Aktiv GmbH eine Kundgebung abgehalten, wo die Polizei auch, naja, sehr verängstigt war, sag ich mal. Also wir wurden nicht sehr nah an das Gebäude rangelassen, mit der Begründung, Mensch hätte da Angst vor direkten Aktionen. Die Polizei hatte uns auch direkt gesagt, sobald es irgendwie in Beleidigung oder Drohung geht, werden die Entsprechenden sofort von der Kundgebung aus verhaftet. Also es waren schon ganz schöne Ansagen der Berliner Polizei da auch. Genau, und da auf der Kundgebung haben wir eben den Fall zum einen thematisiert, den AnwohnerInnen erklärt. Zum anderen ging es aber auch darum, wie können ArbeitnehmerInnen, die eben nicht aus, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben und irgendwie auf dem Bau arbeiten, wie können die solidarisch sein im Arbeitsalltag mit migrantischen Kollegen, mit mobilen Kollegen. Und dann haben wir eben noch über dieses Ausbeutungssystem auf deutschen Baustellen allgemein geredet, weil dieser Fall von Vladimir, der ist eben ganz, ganz exemplarisch, ne? Sehr ähnlich war es ja bei dem Berliner Fall der Mall of Shame, sehr ähnlich war es auch bei einem Fall, den die FU Freiburg mit 14 polnischen Kollegen gerade durchkämpft. Also uns begegnet dieses System, wir kalkulieren damit, dass die Leute nicht vor Gericht ziehen, dass sie nicht die sprachlichen Kenntnisse, die finanziellen Möglichkeiten haben, hier in Deutschland ihr Recht einzufordern und machen damit Haufen Profite. Das ist, glaube ich, gerade in jeder größeren Stadt Deutschlands anzutreffen. Und das haben wir halt auch klären wollen und die Resonanz von den AnwohnerInnen und Passanten, die wir getroffen haben, mit denen wir diskutiert haben, war auch sehr, sehr gut. Also gab es viel Verständnis, haben wir viele Schulterklopfen gekriegt, direkt noch auf der Innenkundgebung Mitglied geworden. Also von daher war es eine gute Kundgebung und die CD Aktiv GmbH hat auf jeden Fall, die standen alle an den Fenstern, haben geguckt, haben Fotos gemacht, haben seitdem auch die Telefone abgestellt von der Firmenadresse, also fühlen sich offensichtlich betroffen in den Protesten. Ja, was ist denn der aktuelle Stand? Ich habe gelesen, dass der Kollege mittlerweile in Bulgarien ist. Wie macht ihr da gerade weiter? Ja, der Kollege muss aus privaten Gründen vor allem wieder zurück. Findet es sehr, sehr schade. Wir stehen aber in relativ regen Kontakt, koordinieren alles mit ihm. Und ja, die City Aktiv GmbH verweigert jedes Gespräch weiterhin. Also will da ganz offensichtlich den Fall aussitzen. Und unser Ziel ist es jetzt natürlich, ihr zu zeigen, dass die Strategie nicht aufgehen wird. Also wir sagen jetzt auch allen Unterstützern, das wird auf jeden Fall ein Fall sein, wo wir einen langen Atem brauchen, wo ihr immer mal wieder die Antworten müsst, Protest-E-Mails schicken, wo es auch im schlimmsten Fall in einem Protest noch Kundgebungen geben könnte. Und wir wollen den Kampf einfach wirklich so lange führen, bis die City Aktiv GmbH aufgibt. Einfach auch aus dem Grund, dass es gerade in diesem Segment Baumigration viel Schwarzarbeit gibt, viel undokumentierte Arbeit, wo Kolleginnen von vornherein vor Gericht keine Chance hätten, ihre legitime Kohle auch von Gerichtswegen zugesprochen zu kriegen. Und deswegen wollen wir quasi als FAU Dresden jetzt auch eine Taktik etablieren, dass wir solchen Unternehmen sagen, okay, ihr könnt zwar versuchen, es auszusitzen, aber es lohnt sich im Prinzip eigentlich nicht für euch. Das, was sich lohnen würde, wäre, sobald wir auf der Matte stehen, zu bezahlen, damit ihr wieder Ruhe habt. Und ich glaube, da sind wir zumindest auf einem ganz guten Weg. Ne? Also die City Aktiv GmbH ist im Internet gerade vor allem durch den Kampf zu finden. Wie gesagt, ihre Kommunikationsmöglichkeiten haben sie im Prinzip abgestellt. Also auch verwehren sich dementsprechend auch neue Kunden in dem Moment, wo sie das machen. Also das Unternehmen wird da schon sehr, sehr bedrängt, glaube ich, gerade durch den Protest und durch die Unterstützerinnen auch. Also den Eindruck, den ich ja habe, was du gerade geschildert hast, auch von dem Prozess oder von der Klage, die abgewiesen wurde, ähnliches gilt ja auch für die Mall of Shame-Geschichte. Beurteilst du da auch tatsächlich die Erfolgschancen und Notwendigkeit von so einer eher direkten Aktivität, direkten Aktionen als Möglichkeit, das durchzusetzen? Naja, also zum einen muss ich kurz sagen, dass die letztgerichtlichen Auseinandersetzungen für die Mall of Shame-Kampagne ja eigentlich jetzt wieder ganz gut aussahen, wenn ich richtig informiert bin. Aber wie gesagt, das ist dann auch das Syndikat Berlin, das steckt jetzt gerade nie auf dem besten Stand, muss ich gestehen. Ja, generell ist natürlich, müssen wir eigentlich dahin kommen. Ne? Als anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsbewegung ist es ja eigentlich genau unser Ansinnen, uns auch von solchen RichterInnen-Sprüchen zu emanzipieren. Also wir haben ja eine moralische Vorstellung von dem Recht, was ArbeiterInnen haben, und das ist ein Recht auf ein gutes Leben. Und wenn man das von der deutschen Gerichtsbarkeit, die unternehmerische Freiheit und so weiter zu Grundrechten erheben, irgendwie abhängig machen würden, dann würden wir nicht sehr weit kommen in diesem Kampf um die Rechte von ArbeiterInnen. Deswegen ist es ganz wichtig, natürlich genau so eine Dinge auch auszukämpfen. Ist halt eben nur auch ein bisschen dadurch schwierig, dass es in der linken Bewegung, in der linken Sozialbewegung in Deutschland nicht unbedingt eins der Hauptthemen ist, die unterstützt werden. Ne? Also wenn man sich jetzt, ich sag mal so, andere soziale Kämpfe anschaut, die dann zum Teil populärer sind, sind wir immer ein bisschen zurückgeworfen auf die tatsächliche Mitgliedergröße unserer Bewegung auch und einige wenige Supporterinnen. Und da ist es natürlich auch immer eine Kraftfrage ein bisschen. Aber andererseits hatten wir eben auch gerade in der FAU-Region Ost viele Mitglieder Zuwächse im letzten Jahr, und da wird es auch Zeit, sich mal an so eine Geschichte ranzutrauen, würde ich sagen. Ja, du sprichst es an, solche Kämpfe benötigen Unterstützung auch ganz direkt. Was können Leute tun, wenn sie euch in diesem konkreten Fall unterstützen wollen? Also ganz konkret, es ist immer, wenn man so eine Kampagne führt, wenn man auch die Wahrheit sagt, vor allem in der Presse, muss man damit rechnen, irgendwie Klagen an Hals zu bekommen, sich mit denen dann eine Weile auseinandersetzen zu müssen. Das kennen die BerlinerInnen Hörer ja vermutlich noch sehr gut irgendwie von Fällen wie den Kampf gegen das Kino Babylon damals oder eben auch im Mall of Shame-Konflikt. Deswegen sind Geldspenden immer gut, wenn es jemand entbehren kann, damit wir einfach auch die entsprechenden Rücklagen bilden können, uns mit solchen Verleumdungsklagen oder Nötigungsklagen oder sowas auseinandersetzen zu können. Und davon nicht gelähmt zu werden. Genau, zum anderen haben wir eine Online-Petition auf change.org. Wenn Mensch bezahlt Wladimir googelt, findet Mensch die eigentlich sofort. da gerne unterschreiben. Das ist wichtig, weil mit jeder Unterschrift kriegt die City Aktiv GmbH zum einen eine Protestmail, zum anderen ist es eben auch ein Anreiz für Medien, wenn so eine Kampagne viele Unterschriften sammelt, halt auch eher darüber zu berichten. Und die Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz großer Hebel bei dieser Kampagne. Genau, und schließlich brauchen wir immer wieder Unterstützung beim Dolmetschen, beim Übersetzen, weil wir eben auch mit vielen anderen Kollegen jetzt schon aus anderen Betrieben zu tun haben, nicht alle Sprachen abdecken können, was immer ein großes Problem bei solchen Kämpfen darstellt. Und langfristig gesehen, die Hauptarbeit passiert natürlich innerhalb der Organisation. Freuen wir uns immer über Leute, die sich vorstellen könnten, sich mit uns zusammen zu organisieren und uns eben ganz praktisch auf der organisatorischen Ebene zu unterstützen im Alltag, weil das meiste kann Mensch als Externer leider nicht abnehmen. Ganz wichtig natürlich, wenn wir so eine Kundgebung haben vor solchen Betrieben, dann ist es natürlich auch wichtig, Masse zu zeigen. Also wenn Mensch sowas mitkriegt, immer gerne kommen. Also wir sind froh über jeden, der dann da auftaucht und so unterstützt und auch ein klares Signal an so eine Firma sendet und sagt, ey, auf Leute, euch haben wir keinen Bock. Und damit Leute vielleicht ein bisschen runderes Bild bekommen, was ihr denn so konkret macht, was macht ihr denn von diesem Fall mal unabhängig? Von diesem Fall unabhängig, also mit dem noch ein bisschen connected ist, dass wir eine allgemeine Kampagne gerade haben zum Thema Bau und zum Thema Bau und Migration unter dem Bezahlt endlich, wo wir auch stärker wieder einsteigen werden, wenn wir den Fall hoffentlich gewonnen haben bald, wo es eben allgemein um die Situation in der Branche geht, wo wir Infoveranstaltungen und Infomaterialien gerade erstellen. Ansonsten sind wir noch stark in der Gastro aktiv in mehreren Betrieben in Dresden, haben da zum Teil eben Betriebsgruppenbildungsprozesse, die wir unterstützen. Zum anderen sind wir da gerade sehr dabei, über Scheinselbstständigkeit in der Gastrobranche aufzuklären und versuchen da eine Kampagne vorzubereiten, so bis Mitte nächsten Jahres, um halt aktiv dafür zu kämpfen, dass eben solche Scheinselbstständigkeiten oder Werksverträge oder ähnliches aus der Gastro verschwinden und mehr Teilzeit, also in der Zeitzone geschaffen werden, damit Leute irgendwie, die nicht so große Jobs wollen, trotzdem die Möglichkeit haben, krankenversichert zu sein und nicht in dieses System Hartz IV reinrutschen müssen. Erwerbslosenarbeit machen wir dann auch viel, also wir unterstützen uns gegenseitig bei unserem Gang zum Jobcenter, begleiten Leute, stellen auch Klagen gegen das Jobcenter, gegen Sanktionen oder Maßnahmen, versuchen da unsere Mitglieder auch zu schulen, sich sinnvoll zu verhalten. Gleichzeitig plädieren wir für einen Boykott von Eingliederungsvereinbarungen. Also wir raten unseren Mitgliedern, diese Dinge nicht zu unterschreiben und kämpfen auch aktiv dagegen. Wir eben sagen, okay, Erwerbslosenunterstützung sollte ein Grundrecht sein und sich nicht an einen Vertrag, den Mensch unterschreiben muss, irgendwie binden. Genau, und unabhängig davon haben wir dann eben auch noch mehrere Sozial-AGs, sind zum Beispiel gerade auch in der Region Elbsandsteingebirge recht aktiv, versuchen da antifaschistische Bewegungen zu initiieren bzw. zu unterstützen. Wir haben da in einem Monat circa einen großen Spendenaufruf für ein libertäres Zentrum im Elbsandsteingebirge veröffentlichen und suchen da ganz viele UnterstützerInnen. Genau, ansonsten sind wir leider immer noch in Dresden. Das heißt, es gibt jede Woche mehrere Anlässe, gegen Nazis auf die Straße zu gehen, Refugees zu supporten, in Heimen, bei Abgang zum Sozialamt, gegen Nazis. Also auch das ist ein großer Teil unserer aktuellen Arbeit. Ja, vielleicht noch als letzte Frage. Kannst du noch Möglichkeiten nennen, wie Leute Informationen über euch dann direkt bekommen, eure Webseite etc.? Zum einen haben wir unsere Webseite dresden.v.org. Da stehen eigentlich auch immer alle aktuellen Termine drauf, beziehungsweise wenn sich was ändert oder wir eine aktuelle Kampagne hochziehen oder ähnliches, kriegt ihr auf jeden Fall alles schön übersichtlich dort zu lesen. Ansonsten betreuen wir auch Twitter und großer Bauchschmerzen mit diesen sozialen Medien, auch Facebook, wobei wir uns freuen, die Leute dann lieber sicherere soziale Medien nutzen. Aber im Prinzip kann man schon uns recht breit erreichen bzw. beobachten. Und ansonsten treffen wir uns jeden Donnerstag 18 Uhr im WUPS e.V., das ist ein Hausprojekt in Dresden-Leptau, zur offenen gewerkschaftlichen Beratung, wo Mensch gerne dazu stoßen kann. Wunderbar. Dann danke ich dir sehr für das Interview und wünsche euch natürlich sehr viel Kraft für die weitere Kampagne. Ja, ich danke euch ganz toll und viel, viel Kraft bei euch und gute Kämpfe bei euch. Und wir kommen euch bestimmt mal wieder besuchen. Bis bald. Bis bald.